Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Es ist wieder tiefe Nacht und wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine Themensendung und das Thema heißt: Mein Partner schockiert mich. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die genau das sagen. Ja, mein Partner schockiert mich und ich frage euch, erkennt ihr euren Partner nicht wieder? Sagt er etwas oder hat er etwas getan, von dem ihr vollkommen schockiert seid? Oder habt ihr etwas entdeckt an eurem Partner oder von eurem Partner, dass er auch ebenfalls sagt, ich bin völlig platt, das hätte ich niemals erwartet, dass er oder sie so denkt oder dass er oder sie so etwas tut. Mein Partner schockiert mich. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über dieses Thema, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin ist Antje und Antje ist 45 Jahre alt. Guten Morgen, Antje. Guten Morgen. Hallo, Antje. Ja, mein Partner schockiert mich. Das sagst du. Mein Partner hat mich furchtbar schockiert. Was ist passiert? Mein Partner ist dafür verantwortlich, dass unser erstes gemeinsames Kind tot ist und unser zweites im Krankenhaus gelandet ist und heute noch an den Folgeerscheinungen eines Schütteltraumas landet. Er hat sie beide geschüttelt. Er hat sie beide geschüttelt und hat das erste Kind zu Tode geschüttelt? Er hat das Kind so geschüttelt, dass es ganz massive Hirnblutungen hatte. Wie alt war das Kind da? Ein halbes Jahr später dran gestorben ist. Wie alt war das Kind, als er das getan hat? 5 Wochen. 5 Wochen. Warum hat er das getan? Das müsstest du ihn fragen. Er hat es abgestritten. Er hat es die ganze Zeit abgestritten. Und im Krankenhaus hat es auch erst die ganze Zeit gestritten. Es ist ein Schütteltrauma. Bis das Kind verstorben ist, dann haben die das Kind da obduziert. Und dann haben wir erstmal nichts mehr gehört. Und als ich gemerkt habe, ich bin wieder schwanger, habe ich den Kinderarzt angerufen, habe gesagt, so, und jetzt muss ich wissen, woran ist dieses Kind denn letztendlich gestorben? Und habe dann von der Klinik die Auskunft gekriegt, dass der an einer immer tödlich angeborenen Arterienverkalkung gestorben wäre. Also sie haben dieses Schütteltrauma revidiert. Sie haben gesagt, sie hätten sich vertan, das Kind wäre krank gewesen. Das ist ja dann sehr verwirrend. Ja, also da bestand für mich jetzt ihm gegenüber auch kein Verdachtsmoment mehr. Keine Anschuldigung. Ich bin dann eher im Raum, wird das andere Kind, also das nächste Kind auch krank sein. Also als das bei dem ersten Kind passiert ist, warst du nicht anwesend? Nein, da war ich, das war der erste Abend, wo ich nicht bei meinem Kind war. Und da habe ich dann nach 2 Stunden den Anruf gekriegt, er ist mit dem Kind in einer Kinderklinik und das Kind liegt auf einer Intensivstation. Wie hat er sich denn dann so unmittelbar danach verhalten? War er traurig, war er bestürzt, war er befremdlich? Als ich da ankam, sagte er schon, die unterstellen mir, ich hätte dem Kind was getan. In welcher Art und Weise hat er das getan, gesagt? Du kanntest ihn ja. Er war nervös und vollkommen hilflos, aber der Schock darüber, er hat mir gesagt, das Kind hat aufgehört zu atmen. Und er wusste nicht, was er tun sollte. Und er hat erst versucht, mich anzurufen und dann wohl doch einen Notarzt angerufen. Und mit der ganzen Situation ist er dann nicht so super klar gekommen. Ne? Man kann natürlich auch extrem geschockt sein, wenn man so einen Vorwurf gemacht bekommt und wenn es nicht stimmt. Richtig. Richtig. Also in dem Moment, gut, habe ich die Sorge um das Kind, ist da erstmal in den Vordergrund getreten und wo ist das Kind, wie geht's dem Kind? Und ich habe ihm natürlich auch geglaubt, das, was er mir erzählt hat. Du hast ihm geglaubt und hattest da auch keine Restbedenken? Nein. Nein. Aber in gewisser Weise doch schon, weil du dann die Klinik nochmal angerufen hast, als du das zweite Mal schwanger warst. Ja, wir waren ja dann fast ein halbes Jahr mit dem Kind in Kliniken. Mit dem ersten Kind? Mit dem ersten Kind. Und das war lange in der Kinderklinik. Zwischendrin sind wir dann auch mal in eine Reha-Klinik gekommen. Allerdings sollte das eher wohl ein Ort zum Sterben für das Kind sein. Das haben die uns zwar so deutlich nicht gesagt, aber im Nachhinein, das hat sich da schon auskristallisiert, eigentlich sind die davon ausgegangen, dass er da stirbt, der starb nur einfach nicht. Mhm. Und dann ist das Kind auch wieder zurückverlegt worden in die Kinderklinik. Ja. Und sollte dann letztendlich auch in ein Pflegeheim, weil da war so viel kaputt in seinem Kopf, der war schwer mehrfach behindert. Diese ganze Zeit der Klinikaufenthalte, hat dein Mann, der Zeuge des Kindes, hat er sich fürsorglich gekümmert um das Kind? Hat er das Kind? Er hat am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn ich das alleine geschafft hätte. Er hat die ganze Zeit geweint. Aber er ist auch immer mitgekommen dann in die Klinik. Wir haben uns abgewechselt, ich hätte das alleine nicht geschafft. Mhm. Von morgens um 9 bis abends um 9, das wäre für mich auch zu viel gewesen. Nach wie vielen Wochen genau oder Monaten ist das Kind verstorben? Der Junge war ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Hm. So, wann hast du dein zweites Kind bekommen? Das zweite Kind ist ein gutes Jahr älter. Hm. Also ein paar Monate nachdem... Also später ist das dann geboren? Später, nachdem der gestorben war, habe ich dann gemerkt, ich bin schwanger, habe angerufen bei der Kinderärztin, weil das war der Moment, da musste ich wissen, woran ist mein Kind gestorben? Mhm. War das jetzt ein Schütteltrauma? Mhm. Was ist jetzt mit dem zweiten Kind genau? Das zweite Kind war 2 Monate alt und ist mit einem Krampfanfall in die Klinik gekommen. Da war ich eine halbe Stunde einkaufen. Allerdings war er vor diesem Tag mit dem Kind auch über Stunden alleine. Mhm. Mhm. Aber an dem Tag komme ich nach Hause und er hatte das Telefon am Ohr, das Kind auf dem Arm, das war weiß wie die Wand und lauter kalter Schweiß auf der Stirn und er hatte eben am anderen Ende den Notruf betätigt und hat gesagt, ich brauche einen Krankenwagen, mein Kind, ja. Wie ist die Diagnose der Ärzte im Krankenhaus gewesen? Schütteltrauma. Wieder, kann man sagen? Ja, wieder. Mhm. Und ich bin fast vergangen vor Sorge, er könnte die gleiche Krankheit gehabt haben wie sein Bruder und würde uns da genauso elendig wegsterben. Wie lange liegt das jetzt zurück, der zweite Vorfall? Der zweite Vorfall war 2002. Mhm. Wie geht es dem Kind heute? Für das, was er hinter sich hat, relativ gut. Er hat Konzentrationsschwächen, also sein Kopf ist laut Bildgebung, MR-Bildgebung in Ordnung und er hat halt Verhaltensauffälligkeiten und Konzentrationsschwäche. Mhm. Wie lange war er damals im Krankenhaus? Er war 2 Monate im Krankenhaus. 2 Monate. Und es blieb dabei bei dieser Diagnose Schütteltrauma? Da haben die alles wieder aufgerollt. Auch den Fall vom ersten Kind haben ein gerichtsmedizinisches Institut eingeschaltet und noch eine andere medizinische Fakultät, die sehr kompetent ist und haben das alles nochmal begutachtet. Ja, mit welchem Resultat? Es war in beiden Fällen ein Schütteltrauma. Es war in beiden Fällen definitiv ein Schütteltrauma. Das heißt, er hat es getan. Er hat es auch da immer noch abgestritten. Streitet er es bis heute ab? Er hat ja mir gegenüber, hat er so vage Andeutungen gemacht, dass er wohl doch für den Tod des ersten Kindes verantwortlich ist. Mhm. Schwört aber Stein und Bein, hätte dem zweiten nichts getan. Und wie denkst du über ihn? Denkst du, dass er Schuld hat in beiden? Ich weiß es nicht. Für mich ist es ganz schwer, das zu akzeptieren, wenn er das getan hat. Wie sehr habe ich mich in diesem Menschen getäuscht? Verstehe. Ich habe noch ein Kind, also nicht mit ihm, sondern ich hatte schon einen Jugendlichen, als ich mit ihm zusammengekommen bin. Und habe dann im Nachhinein auch gedacht, mein Gott, du hast doch bei der Wahl deiner Partner irgendwo immer versucht darauf zu achten, dass sie auch gut sind für den Jungen. Du hast dich dann von dem Mann getrennt? Ja, klar. Nach wie viel Zeit lag der zwischen zweiter Vorfall und Trennung? Er ist ausgezogen. Man hat uns beiden das Kind weggenommen. Er ist ausgezogen, hat euch beiden das Kind? Nein, das Jugendamt hat uns beiden das Kind erstmal weggenommen. Ach so. Wegen der unklaren Sachlage. Aber obwohl du hast gegen es mich überhaupt kein Verdacht, kein Vorwurf da war. Aber du hast es dann wiederbekommen? Ich habe darum gekämpft, ja. Ja. Hast du dann später und bis heute Kontakt zu dem Mann? Ich hatte Kontakt zu ihm. ja. solange wie er inhaftiert war. Ach, es kam zu einer Gerichtsverhandlung? Es kam zu einer Gerichtsverhandlung und genau in der Gerichtsverhandlung ist er umgefallen. Da, Umgefallen heißt, ja. er ist in Ohnmacht gefallen oder was? Nein, da hat er dann gesagt, er wäre es gewesen. Ach so. Allerdings hat er mir hinterher gesagt, sie hätten ihm, man hätte ihm während der Verhandlung gesagt, wenn er es zugibt, bekommt er 4 Jahre und wenn er es nicht zugibt, bekommt er 12. Und deswegen hätte er das zugegeben. Mein Gott, was für eine total unbefriedigende Auskunft. Absolut, absolut. Wie viele Jahre hat er denn bekommen? 4? Er hat 4 Jahre, war 4 Jahre inhaftiert. Mhm. Und ich denke mal, der hat aber die Tragweite seiner, dem, dass er das zugegeben hat, überhaupt nicht überblickt. Mhm. Kümmert er sich um das zweite Kind? Nein. Er möchte gerne. Er möchte gerne, dass ich mich mit ihm, mit dem Kind, irgendwo auf Spielplätzen treffe. Und ich weiß genau, das darf ich nicht. Mhm. Du darfst es nicht, warum? Er hat zugegeben, den Kindern geschadet zu haben. Und zwar ganz, ganz massiv. Ja. Ich kann doch mein Kind nicht so einem Risiko... Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Das geht nicht. Natürlich nicht, nein. Aber das sieht er vollkommen nicht ein. Ich finde gerade, was du gerade gesagt hast, das hat mich sehr, sehr beeindruckt, dass du sagtest, nachdem ich gefragt habe, glaubst du, dass er es war? Und dann sagtest du, wenn das war, dann ist es ganz schlimm, weil ich mich so sehr in diesem Menschen getäuscht habe. Wie lange warst du mit ihm zusammen, bevor das erste Kind geboren wurde? 4 Jahre. 4 Jahre. Da lernt man einen Menschen schon recht gut kennen. Ich kannte ihn schon eine ganze Zeit lang vorher. Und du hattest ihn, wie hättest du ihn damals, bevor das passiert ist, so mir charakterisiert, wenn ich dich damals gefragt hätte, was ist das so für ein Typ? Also in Bezug auf Kinder? Überhaupt so, als Mensch. Als Mensch eigentlich hätte ich gesagt, gib ihm keinen Alkohol, dann ist er gutmütig und lustig. Also Alkohol war schon ein Problem. Alkohol war ein Problem. Hatte er Alkohol getrunken, als das passiert ist? Nein. Nein. Aber ich hätte ihn niemals alkoholisiert mit dem Kind alleine gelassen. Mhm. Gibt es bei dir in irgendeiner Hinsicht Schuldgefühle, dass du ihn alleine mit dem Kind damals gelassen hast? Ich darf nicht anfangen, drüber nachzudenken. Ja, aber... Weil dann, klar, die Frage habe ich mir immer wieder und immer wieder gestellt. Hättest du nicht was merken müssen, aber... ich habe nichts gemerkt. Du hast nichts gemerkt, sonst hättest du es nicht getan. Das sonst ist ja der Beweis. Getan. Ja, der Beweis ist, dass du nichts gemerkt hast, sonst hättest du ihn nicht alleine gelassen mit dem Kind. Richtig. Und unter normalen Umständen ist es ja auch ganz normal, dass man als Mutter natürlich den Vater alleine lässt mit dem Kind. Es ist ja das Allernormalste der Welt. Das denke ich auch. Und ich bin bei dem zweiten Kind. Ich hatte ja, wenn die in der Klinik bei ihrem Vorwurf geblieben wären, das ist ein Schütteltrauma. Dann hätte ich ihn noch mit einem Kind nie wieder alleine gelassen. Ja, klar. Ja. Das ist aber auch eine fatale Verstrickung und Verwicklung, in die du reingeraten bist. Ja, und dann eben für mich war in der Zeit, wo ich von dem Kind getrennt war, auch diese Schuldfrage gar nicht so, wie soll ich das sagen, es stand nicht im Vordergrund. Ich wollte erstmal mein Kind wieder haben. Wie lange warst du von dem Kind getrennt? Vom 1. Mai. Bis zum 29. Juli. Ja, lang genug. Es war die fürchterlichste Zeit in meinem ganzen Leben. Antje, das liegt nun schon einige Jahre alles zurück. Hast du noch mal Vertrauen zu einem Mann finden können? Nein, bis jetzt eigentlich nicht. Ich merke an mir, wie misstrauisch ich geworden bin. Verständlicherweise, wäre ich auch. Ärzten gegenüber? Mhm. Klar, man hat dich ja einmal belogen, aber gravierend belogen. Das war die fürchterlichste Lüge, die ich mir vorstellen konnte. Mhm. Also ich merke an mir immer wieder, mir fällt es ganz, ganz schwer, Menschen gegenüber, Männern gegenüber Vertrauen zu fassen, die ich nicht kenne. Oder lass mich mal unterbrechen, sonst habe ich das vergessen. Warum hat die Klinik eigentlich damals das Falsche gesagt? Dazu haben die nie Stellung genommen. Glaub auch nicht, dass die nur einmal gesagt hätten, es tut uns leid oder irgendwas. Mhm. Nichts, gar nichts. Da ist nichts gekommen. Also das ist natürlich zu unserem Thema, mein Partner schockiert mich. Ja, aber der schlimmste Schock von meinem Partner kam eigentlich noch, als ich mich geweigert habe, sozusagen illegal mich mit ihm und dem Jungen irgendwo zu treffen. Hat er angefangen, mich übelst zu beschimpfen. Mhm. Er meinte, er ist jetzt hat die Strafe abgesessen und jetzt müsste alles so sein wie früher mal. Aber das hat sich jetzt... erledigt und geglättet. Er hat, nee, Also ich habe keinen Kontakt zu ihm und ich will auch keinen Kontakt mehr zu ihm. Solange wie er inhaftiert war, hat er... Ja, das meine ich. Also er lässt dich jetzt in Ruhe, das meinte ich damit. Ich musste aus meinem Heimatort wegziehen, weil er ist genau da hingezogen. Ach du. Liebe Antje, ich danke dir, dass du uns diese für dich sehr, sehr schwere und schlimme Lebensgeschichte erzählt hast. Wenn du gerne noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen möchtest, biete ich dir das natürlich sehr gerne an. Mhm. Würde ich gerne machen. Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und ja, alles Gute auch natürlich auch für dein Kind. Mhm. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Mein Partner schockiert mich oder hat mich schockiert. Das ist unser Thema heute Nacht. Und hier ist Britta und Britta ist 38 Jahre alt. Guten Morgen, Britta. Guten Morgen. Das Thema ist sehr interessant. Da habe ich einiges hinter mir. So, dann erzähl mal. Ich bin gespannt. Ich hatte einen Jungen kennengelernt, waren zusammen, sind auseinandergegangen. Anfang der 90er sind wir wieder zusammen. Mhm. 92 war das, 94 geheiratet. Lief noch alles gut. 96 mein erstes Kind gekriegt, einen Sohn, Timo. Und 97 fing er dann an, mich zu schlagen. Mhm. Aus heiterem Himmel. Also aus heiterem Himmel. Mhm. Ja. Das war vorher, vorher war es absolut okay gewesen und dann ging das. Nee, er war manchmal aggressiv, wenn wir in der Disco waren. Ich war ja auch nie hässlich. Ja. Er war mal sehr eifersüchtig. Mhm. Ja, dann bin ich schwanger geworden 1999, habe ich mein zweites Kind 2000 gekriegt. Und da hat er mich dermaßen zusammengeschlagen nach der Geburt, dass ich die Scheidung eingereicht hatte. Naja, nun wusste ich, der Mann ist krank, ich kannte ihn schon länger. Wollte ihn helfen, habe die Scheidung zurückgezogen und dann Therapie mit ihm gemacht. Ging es 3 Jahre gut. Ja. Und dann fingen wir an zu bauen an in Ratzeburg. Mhm. Sind 2004 da rein. Mhm. Dann bin ich aber schwer erkrankt an Fibromyalgie. Mhm. Das ist was für eine Krankheit? Verstecktes Rheuma. Verstecktes Rheuma. Mhm. Gut, konnte aber immer noch weiterarbeiten mit Kinder, Haushalt. Mhm. Nur man hat ein paar Schübe, wo man dann nicht aufstehen kann und nicht kann. Mhm. Und nachts konnte ich mich nicht bewegen, hat er mich aus dem Bett gezogen, mich dermaßen zusammengeschlagen, dass ich im Krankenhaus lag. Unglaublich. Und da sage ich, diesen Mann kenne ich gar nicht mehr. Und dann hat er mich ja immer noch bedroht, ich hätte unterschrieben, kann ich aus dem Haus raus. Naja, durch Anwälte und so schafft man dann einiges. Dann habe ich wieder Scheidung eingereicht, bin mit meinen Kindern zurück nach Lübeck. Ja. Auch schon geschieden seit vorem Jahr, aber er belästigt mich immer noch. Aha. Und erzählt ungemütliche Geschichten. Aha, also ihr seid definitiv jetzt geschieden. Und für dich ist das auch eine ganz klare Sache, dass du mit diesem Mann nicht mehr zusammenkommen willst. Du hast es ja schon lange genug und viel zu lange mit dem ausgehalten. Ja, und 3 Jahre schon krank geschrieben dadurch. 3 Jahre? Allergie und Nervenzusammenbruch. Du hast jetzt auch gerade zusammen gesagt, er hat mich regelrecht zusammengeschlagen. Das klingt ja sehr, sehr dramatisch. Wie hat er dich zusammengeschlagen? Mit welchen Folgen? Ja, meinem kleinen Sohn ging es nachts nicht gut und durch die Fibromyalgie hat man ja auch so Schübe. Ich kam nicht aus dem Bett nachts. Hm. Und dann hatte ich ihn geweckt, seinen Schlaf gestört. Da hat er mich nur aus dem Bett geschleudert, meinen Arm umgedreht, auf den Rücken. Und was ich noch weiß, in der rechten Gesichtshälfte habe ich sein Knie gekriegt und dann war ich ohnmächtig. Hm. Und wie ich dann zu mir kam, bin ich ins Bad, habe mich sauber gemacht, weil ich auch Nasenbluten hatte und bin dann in die Klinik gefahren. Ich rekonstruiere nochmal. Du hast es mit diesem Mann über 10 Jahre ausgehalten, ne? Ja. Über 10 Jahre? Ja. Warum so lange, Britta? Weil man immer noch die Hoffnung hatte, dass er wieder normal wird. Woher kam die Hoffnung? Weil du hast ja schon die schlimme Erfahrung schon Anfang 2000 gemacht oder noch früher. Ja, durch die Therapie und weil ja 3 Jahre eigentlich Ruhe war mit Schlägerei. Mhm. Aber erst wie wir das Haus eingezogen sind, da wurde dermaßen rückfällig und ekelig. Ihr habt eine gemeinsame Therapie gemacht. Ja, so eine Eheberatung. Ja, ist dabei bei dieser Eheberatung rausgekommen, warum er so aggressiv programmiert und gepolt ist? Liegt wohl mit der Kindheit zusammen. Tja, das ist immer so eine Erklärung. Immer dermaßen. Hat er das denn in dieser Therapie, in dieser Beratung sehr bedauert und sich auch entschuldigt bei dir, was er dir angetan hat? 2001, ja, nachher nicht mehr. Mhm. Jetzt hast da habe ich nur noch als Eigentum gesehen. Mhm. Jetzt ist er, seid ihr geschieden, aber er lässt dich immer noch nicht in Ruhe. Nee. Was macht er? Er lauert hier rum. Dann schickt er meinen Sohn hoch und sagt, grüß mal deine schöne Mutter, dass ich schon wieder mit den Anwälten auch zu tun habe. Mhm. Dann erzählt er überall rum, wir werden wieder zusammen. Mhm. Nachbarn, was weiß ich alles. Mhm. Und dann hat er ja jetzt mit einer Bekannten im Juni ein Verhältnis angefangen, mhm, um alles über mich zu erfahren. Ach, mit einer Bekannten von dir ein ja, Verhältnis angefangen? Mhm. Ja. Das heißt, der klebt quasi an dir? Genau. Wie eine Klette? Wie eine Klette. Mhm. Ist das so, würdest du sagen, das ist schon Stalking, was der mit dir macht im Moment? Er ist krank. Mhm. Sagst du das entschuldigend? Nein, er ist krank. Du sagst, du stellst es nur so fest? Ja. Hast du die Behörden eingeschaltet? Ja. Und was ist daraus gefolgt jetzt? Das läuft jetzt alles. Das läuft alles. Mhm. Weil ich habe ab Januar auch einen Mann kennengelernt, mhm, mit Kind, alleinerziehend. Wir haben uns jetzt verlobt. Mhm. Da ist er ganz ausgerastet. Und der Mann akzeptiert mich auch so, wie ich bin, mit Krankheit, meine zwei Kinder. Mhm. Er bringt auch dann ein Kind in die Ehe, wir wollen nächstes Jahr heiraten. Also ist es dir gelungen, Gott sei Dank, ein neues Leben zu beginnen? Einen richtigen Mann kennst du. Genau, und ein schönes neues Leben zu beginnen, nach all dem Horror, den du hinter dir hast. Genau. Und ich habe das gerade die Antje ja auch schon gefragt, war das für dich schwierig, nach diesen Dramen, die du da mitgemacht hast, Vertrauen wieder zu schöpfen und zu finden einem anderen Partner gegenüber? Ja. Aber und wie ich ihn kennengelernt hatte, er war ganz sympathisch, auch alleinerziehender Vater, hat auch viel Mist hinter sich. Und da hatte ich ihm das auch gleich alles erzählt. Mhm. Dass ich auch nicht ganz gesund bin, was ich hinter mir habe. Ja, dann hat er wahrscheinlich... Geht damit alles gut um, auch mit meinen Kindern. Ja, das ist natürlich das Wichtigste überhaupt. Ne? Das war also auch extrem wichtig, dass er mit deinen Kindern gut umgeht und dass er sie mag. Und ja, mein kleiner Sohn sagt schon Papa zu ihm. Na, das ist doch prima. Und sein Sohn ist 11, der sagt schon Mama zu mir. Also das harmoniert wirklich wunderbar. Ja. Nur habe ich manchmal die Angst, dass mein Ex-Mann auch wirklich nochmal ausrastet. Ich verstehe. Also, ich freue mich und beglückwünsche dich, dass die Sachen sich jetzt so entwickelt haben. Und wünsche dir und deiner jetzt neuen Familie, dass du diesen Mann wirklich ein für alle Mal los sein wirst bald. Und dass der dich in Ruhe lässt und dass du endlich mal durchatmen kannst und ja, auch das Leben genießen kannst. Denn in all der Angst der letzten Jahre war nicht viel mit Lebensgenießen drin wahrscheinlich. Nee, war nicht. Ja, verstehe. Und die Ärzte haben auch gesagt, wenn ich richtig zur Ruhe komme, kann ich in 2 bis 7 Jahren auch geheilt sein. Also auch ganz wichtig. Und er ist eigentlich mitschuldig, dass ich so erkrankt bin. Auch eine psychosomatische... Ja, wenn man eine psychosomatische Erkrankung hat, bricht irgendwas im Körper auf. Ja, ja, klar, ja. Und das ist es nämlich. Britta, von Herzen alles Gute und Glück wünsche ich dir. Ja, danke. Alles danke Liebe. Fürs Zuhören. Sehr gerne, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer und unser Thema heute Nacht heißt, mein Partner schockiert mich. Ist euch das schon mal passiert, dass euer Partner euch schockiert hat, dass ihr irgendetwas entdeckt habt an ihm oder dass er sich in einer gewissen Weise verhalten hat, so wie wir es gerade gehört haben, was euch völlig umgehauen hat? Der Partner kann einen ja vielleicht auch schockieren in dem Sinne, dass er irgendwann eine merkwürdige Sexualität von euch fordert oder wünscht und ihr auch diesbezüglich sagt, mein Partner schockiert mich. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über das Thema rundherum, dann meldet euch 0800 220 5050. Marius, begrüße ich herzlich. Marius ist 23. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Marius. Hallo. Dein Partner, deine Partnerin schockiert dich. Meine Partnerin, genau. Es gibt meine Freundin. Ja. Die ist Sonntag vorletzte Woche nach Uganda geflogen für ein Praktikum. Mhm. Und nach Uganda für ein Praktikum? Nach Uganda für ein Praktikum. Was macht sie da? Als Lehrerin in der Schule. Ach so, wie exotisch. Ja. Habe ich noch nie gehört. Das hört man nicht jeden Tag. Nee, wirklich nicht, nach Uganda. Ja, und das Praktikum beginnt erst kommenden Montag, hat sich um 2 Wochen leider nach hinten verschoben, sollte also eigentlich schon längst dran sein. Mhm. Worum es aber eigentlich geht, ist, dass sie danach reisen möchte, durchs Land oder auch die angrenzenden Länder. Mhm. Und ein bisschen naiv an die ganze Sache rangegangen ist, das hat jeder gesagt, der davon gehört hat, weil sie, falls sie niemanden findet zum Umreisen, alleine umreisen möchte. Ist vielleicht eher gesagt, oder gelinde gesagt, etwas gefährlich in der Gegend, ne? Mit Sicherheit. Mhm. Also jeder, der die Geschichte gehört hat, war der gleichen Meinung. Und als blondes, hübsches Mädchen da alleine durch die Gegend zu ziehen und zu gucken, wo schlafe ich heute Nacht? Achso, ich verstehe. Wo verbringe ich heute den Tag? Das ist für dich ist das Schockierende, dass nicht, dass sie dieses Praktikum macht, doch, sondern dass sie dann da auf eigene Faust als blonde Europäerin ja durch die Welt ziehen will, reisen, trampen, wie auch immer. Einfach die Gefahr eingeht. Mhm. Und geplatzt ist das Ganze eigentlich gestern. Das hat sich zwar bis heute wieder etwas beruhigt, aber gestern berichtete sie dann von einer Messerstecherei und Schlägerei, wo sie reingeraten ist. Wie kommuniziert ihr miteinander? Man kann telefonieren, Internet dort ist ziemlich schlecht, bricht oft zusammen. Ja. Aber E-Mail ist möglich, ab und zu mal chatten geht, aber hauptsächlich übers Telefon. Jetzt muss ich mal fragen, ich bin nicht informiert. Uganda, wie sind die politischen Verhältnisse dort? Weißt du das? Soweit ich weiß, recht stabil. Ah ja. Eine Diktatur? Nicht, dass ich wüsste, nein. Ja. Also schon etwas gesichert, wobei es auch darum geht, wie die Leute dort mit ihr umgehen. Also sie hat von Sachen berichtet, man geht ihr in die Haare, man zerrt an ihr, nicht immer gastfreundlich. Also sie ist in der Gastfamilie wohl gut aufgehoben, aber sobald man da in die Stadt geht, kann es unangenehm werden, sagen wir so. Wie lange ist denn jetzt Ihr gesamter Aufenthalt geplant? Also es waren 5 Wochen fest geplant, aber von Anfang an stand fest, dass sie mindestens 2 Wochen länger macht, halt um das Reisen zu ermöglichen nach Kenia, Tansania, ja. Südafrika, je nachdem, wie weit auch das Geld reicht. Verstehe. Und wie gesagt, gestern ist das dann halt ein bisschen eskaliert, auch hier in Deutschland oder bei ihr zu Hause. Als sie halt von dieser Schlägerei und Messerstecherei berichtete, wo sie halt mittendrin war. Mhm. Das brach wohl irgendwie zwischen Leuten um sie herum in einem Taxi aus und sie saß genau in diesem Taxi. Mhm. Und dann wurden die Reifen zerstochen und der Mann, der von außen auf das Taxi einschlug, dann irgendwie unschädlich gemacht. Okay, also eine schlimme Situation. Ist sie gut da rausgekommen? Sie ist gut und unbeschadet herausgekommen, konnte dann irgendwann die Beine in die Hand nehmen und laufen gehen. Und hat euch das dann am Telefon erzählt? Du sagst, sie hat es am Telefon erzählt, sie hat auch eine Homepage, wo sie ihre Erlebnisse festhält. Ja. Du sagst, hier ist es in Deutschland auch eskaliert oder so. Inwiefern? Nein, einfach, dass die Familie sich natürlich große Sorgen macht und dass dann gestern nach dieser Geschichte noch heftiger wurde und ich mache mir natürlich auch Sorgen. Verstehe. Jetzt wie viele Wochen ist sie jetzt schon weg, sagtest du vorhin? Am Sonntag sind es 2. 2. Also liegen dann noch mindestens 5-6 Wochen davor. Wenn sie länger wegbleibt. Ja, also was mich schockiert, ist eigentlich die Einstellung dazu, dass sie sagt, das kann überall passieren und wenn es denn passiert, dann ist es so. Also einfach, dass sie dieses Risiko eingeht und ja, das in Kauf nimmt. Wie lange seid ihr denn schon ein Paar? 3 Monate. Ach, erst 3 Monate. Ja. Das heißt also, sie verlässt dich in der ersten Hochphase des Verliebtseins. Ja, kann man so sagen. Also ich wusste seit dem ersten Tag, als wir uns kennengelernt haben, dass sie das vorhat. Also, merke aber jetzt halt erst, seitdem sie weg ist, was es bedeutet und habe mir das halt auch anders vorgestellt, ne? Also mit der Situation da und... Ja. Nun kann man ja auf der einen Seite sagen, ist das eine verdammt mutige Frau. Richtig, aber ich bin auch stolz, dass sie das macht. Ja, aber Mut und Dummheit liegen manchmal ganz nah aneinander. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Einerseits finde ich das ja toll, wenn junge Leute... halt auch Dinge machen, die eher unkonventionell sind. Natürlich darf es nicht zu gefährlich sein, dass man da Leib und Leben riskiert. Aber sie ist offensichtlich so fest davon überzeugt, dass sie das machen will und lässt sich von dir und ihrer Familie und den Freunden zu Hause überhaupt nicht reinreden. Nein. Nein. So, dann bleibt ja ganz anders übrig, als das natürlich zu akzeptieren. Richtig. Und zu hoffen, dass diese 5 Wochen oder 6 Wochen, die noch davor liegen, es geht ja noch, wenn du mir jetzt erzählt hast, die ist ein halbes Jahr da, dann wird man ja verrückt. Nein, aber es hat sich auch heute oder gestern was verändert und zwar gehe ich hinterher. Wie bitte? Wie, du gehst hinterher? Gehe hinterher. Du fliegst auch da runter? Richtig. Ach, das ist ja verrückt. Will sie das? Ich habe mit ihr darüber gesprochen, sie freut sich natürlich sehr und dann reisen wir zusammen rum, weil das ist eine irre Wendung. Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Ich hätte gerade fast gedacht, die will das gar nicht. Es gibt ja so Leute, die sagen, nee, das will ich jetzt allein durchziehen, da will ich jetzt keinen an meiner Seite haben. Aber wenn sie sagt, ich freue mich, wenn du kommst, dann ist doch wunderbar. Ja. Machst du es auch wirklich jetzt mit großer Überzeugung, oder? Ja, natürlich. Also ich war die letzten Tage nur dran, Adressen raussuchen, Telefonnummern, Sachen, wo man schlafen kann. Hab mir einen Anbieter gesucht, der so eine Tour zusammenstellt über mehrere Tage. Ja, super. Hin und her. Wann geht's? Nach Sansibar geht's auch. Sansibar geht's auch. Das klingt ja malerisch. Nach Sansibar. wann fliegst du? 12.10. Am 4.10. 12. 12. Na gut, das ist aber noch eine ganze Weile hin. Da sind aber schon viele Wochen vergangen. 3,5 Wochen haben wir dann jetzt erstmal noch so vor uns und dann sind wir 3 Wochen da zusammen unterwegs. Verstehe. Also kann sich das Ganze dann hoffentlich... das ist natürlich auch ein tolles Erlebnis, wenn man so jung verliebt ist und dann gleich so eine extreme Reise macht. Finde ich schon interessant. Finde ich schon toll. Hast du Angst, runterzufliegen? Nein. Nee. Also mir geht es in erster Linie um ihre Sicherheit und darum, dass ihr nichts passiert. Ja. Und was ich da für Randbedingungen auf mich nehmen muss, ist mir relativ egal. Ja, aber ist ja für dich nur auch interessant, so eine Reise mal zu machen. Und natürlich, also ich möchte das Land sehen, aber ja. da mit dem Gedanken, dass sie da alleine sich auf den Weg macht, da bin ich nicht ganz mit zurechtgekommen und jetzt habe ich mich halt entschieden. Super, toll, finde ich prima. Toller Liebesbeweis auch, Marius, super. Ja. Ja, dann hoffen wir, dass ihr natürlich in diesen 3 Wochen, dass es ihr gut geht in den 3 Wochen, dass nichts passiert. Und ja, dass ihr euch dann schnell findet und ihr eine richtig interessante und tolle, spektakuläre Reise macht durch ein Land oder eine Gegend, wo kaum jemand so hinfährt. Und ihr werdet sicher viel hinterher zu erzählen haben. Finde ich gut. Ja, alles Liebe, alles Gute, Marius, und grüße deine Freundin herzlich von mir. Dankeschön, werde ich tun. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt. Jetzt haben wir den Martin hier. Martin ist 39. Hallo, Martin. Ja, hallo. Hallo, Martin. Ja, dass das schnell geklappt hat. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist und bin jetzt interessiert daran, was du mir erzählen wirst. Meine Partnerin, mein Partner hat mich geschockt. Ja, es liegt schon ein bisschen länger zurück. Also das war so Januar, Februar. Ja, das ist ja nicht so lange. Also in diesem Jahr. Noch in diesem Jahr, ja. Da habe ich also meine jetzige Lebensgefährtin kennengelernt. Ja. Und die hat mich so nach einem Monat circa damit schockiert. Also ich muss dazu sagen, ich arbeite nachts. Was machst du? Ich fahre LKW. Ja. Also im Moment stehe ich. Das ist sehr gut. Ja. Ist sicherer und ich verstehe es besser. Ja. Und hat mich dann damit schockiert, so nach circa einem Monat, dass sie ein Bordell leitet. Dass sie ein Bordell leitet? Ja. Das ist aber krass. Ja. Das wusstest du, du hast überhaupt keine Ahnung, dass irgendwie in der Richtung was... Naja, es ist ja so, man lernt sich ja kennen. Wo habt ihr euch kennengelernt? Ja, wir haben uns mehr oder weniger über das Internet kennengelernt. Mhm. Was heißt mehr oder weniger? Ihr habt euch im Internet kennengelernt? Ja. Ja. Kann man richtig so sagen. So auf einer seriösen Seite oder in einer Schweinkram? Nein, auf einer sehr seriösen. Sehr seriösen Seite. Ja. Okay. Also deutschlandweit bekannt noch. Und was hat sie dir am Anfang gesagt, was sie beruflich macht? Ja, das war's dann eben. Es wird ja auffallen. Und sie hat mir am Anfang gesagt, also sie arbeitet in 24 Stunden Gastronomie und ist da halt über Nacht auch. Und ja. War ja dann auch nicht so wirklich gelogen, ne? So ein bisschen stimmt das ja auch. Ja, im weitesten Sinne. Aber hast du nicht nachgefragt, wie 24 Stunden Gastronomie? Hast du eine eigene Wirtschaft oder eine eigene Disco? Ja, das wollte ich ja dann eben wissen, wie das da so abläuft und so. Ja, das kann man alles so nicht erklären fand ich dann erst schon komisch. Das ist ja so, ich arbeite ja nun mal nachts auch und dann, ja, macht man sich erst nicht so die Gedanken. Und irgendwann sagt man ja, du bist abends immer weg dann und ja, wie soll das dann gehen? Und wir haben uns schnell super verstanden und sie wohnt mittlerweile auch schon bei mir. Oh, das ging mal flott. Das ging flott, ja. So, ja, dann hat die einen Monat ungefähr hinterm Berg gehalten mit dieser endgültigen Wahrheit. Ja, in dieser Kennenlernphase halt. Also es war noch nicht so, dass man dann zusammen war und rückte dann damit raus. Und da war ich dann doch geschockt. Ja, allerdings, was hast du empfunden, wie hast du reagiert? Ja, der erste Gedanke war natürlich, ja, wie leitet das? Was? Ist das so oder macht ihr da auch noch was anderes? Ja. Ah ja. Also leitet sie nur den Club oder ist sie selbst auch aktiv noch? Ja. Das war deine Überlegung. Ja, und auch überhaupt, ne? Mein Gott, wo bist du denn da jetzt reingeraten? Ja, gute Frage, genau. Ja, ich muss da noch zu sagen, ich bin sehr konservativ erzogen und habe zu Hause noch einen Bauernhof. Ja. Das nächste Problem wird jetzt in Zukunft das sein, weil es auch irgendwo auffällt. Sie wohnt halt bei mir. Ja. Und wir sind immer beide nachts weg und Lass mich mal eben ganz kurz zwischenfragen. Du bist LKW-Fahrer, fährst nachts und hast auch noch einen Bauernhof. Ja. Wie schaffst du das denn? Ja, das ist eine Organisationsfrage. Und du bewirtschaftest diesen Bauernhof alleine? Ja, jetzt halt mit ihr. Ja gut, aber vorher alleine. Ja. Also nicht mit deinen Eltern oder Bruder oder irgendwie. Die Eltern sind mittlerweile, also können es nicht mehr. Die sind alt. Wie groß ist der Hof? Hast du Tiere oder ist das ein reiner Getreidebetrieb? Nee, das ist ein Kleinbetrieb. Also ein größerer, da ging das dann auch nicht. Du hast Tiere? Also Nebenerwerb, ja. Wie viele Tiere hast du? So ein paar Hühner und Schafe und was man so hat. Schweine, Kühe auch? Nein. Also das ist sehr klein dann gehalten. Bitte? Und warum machst du das, wenn das alles so doch sehr anstrengend auch für dich ist? Ja, ich weiß nicht. Ich bin ein Arbeitstier, kann man so sagen. Bitte? Ein? Ein Arbeitstier. Ein Arbeitstier. Ja. Kommt dieser Bauernhof von der Familie oder hast du dir den selbst aufgebaut? Nein, der ist überschrieben auf mich. Ah, verstehe. Länger in der Familie. So, jetzt aber nochmal zu deiner Liebsten zurück. Ja. Du warst natürlich erstmal geplatt, sag ich mal. Platt und schockiert. Ja. Dann überlegt man die Folgen dann. Ne? Ja. Soll ich das jetzt weiter eingehen? Genau. Nur wie das halt so ist. Man ist dann verliebt und man will das auch nicht aufgeben. Das ist eine super Frau. Und, ja. Gab es denn Momente, wo du sagtest, oh nee, geht nicht, das geht nun gar nicht? Also im ersten Moment habe ich gedacht, nee, also man hört das Milieu. Mhm. Und in was gerate ich da rein? Also das geht eigentlich nicht. So, mittlerweile ist sie aber, Stichwort Bauer sucht Frau, sie ist bei dir unter Dach und im Bauernhof gelandet, wohnt bei dir, ja. Hat aber ihren Job immer noch weiter. Ja. Das ist jetzt für dich völlig abgeklärt und das macht dir nichts mehr aus, so für dich erstmal. Ja, ich habe da immer noch manchmal Schwierigkeiten. Klar, ich fahre dann abends zur Arbeit und wieder, ich weiß dann nie, was passiert da. Ne? Und gerade in so Bereichen, man hört da, dass so Schuppen überfallen werden und weiß nicht was. Mhm. Ist sie denn wirklich nur die Geschäftsführerin oder bedient sie selbst auch noch Männer? Nee, das wohl nicht. Das hat sie aber früher gemacht wahrscheinlich. Nee, auch nicht. Auch nicht? Nein. Weil ich kenne das so, dass die Mädels erstmal eine Weile selbst arbeiten und dann so eine Leitungsfunktion übernehmen. Ach, sie hat gleich... Sie hat von vornherein quasi diese geschäftlichen Sachen da gemacht. Glaubst du ihr das? Ja. Könnte ja auch sein, dass es dir nicht verrät, um dich nicht zusätzlich zu schocken. Ich muss da vertrauen, mehr kann ich ja nicht machen. Warst du schon mal in den Club? Hast du dir den schon mal angeguckt? Nee. Warum nicht? Also da war ich auch noch nicht. Ich war noch nie in so einem... Aber wenn meine Frau oder Freundin so ein Ding leiten würde, würde ich da mal hinfahren. Ist doch interessant. Mal sehen, was die da macht und wie das da aussieht. Ja, auf andere Art, sie will es auch nicht unbedingt. Ne? Sie sagt dann, ne, was du dann denken würdest und so. Und naja, also wenn schon, denn schon mit ganz offenen Karten. Ja. Also. Sie möchte da noch nicht mal, dass unbedingt ich da die Verbindung auch zu diesem Ganzen da habe. Ne? Das ist schwierig. Vielleicht versteckt sie ja doch noch irgendetwas und hat nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ja, ich denke es eigentlich nicht. Also wir sind wirklich so enge, auch schon mit dem Ganzen bei uns zu Hause, dass man da reingucken kann. Ja. Eine andere Sache ist dann vielleicht noch die, was dann komisch ist, bei uns selber, da würde man ja jetzt denken, wenn die in dem Bereich da arbeitet, Erfahrung hat und sonst was, da wird Gott weiß, was passieren. Ne? Also bei uns ist, was das angeht, eher ruhig. Ach du, sexuell meinst du? Ja. Ach so. Also eher ruhig heißt, da bist du nicht so ganz mit zufrieden. Ja, zufrieden schon. Ne? Aber könnte ein bisschen besser sein. Für mich ist ja Liebe im Vordergrund und nicht unbedingt das. Ja, aber der Sex wäre ausbaufähig, sagen wir es mal so. Ja, wenn man so formuliert. Aber wir kommen da meist auch gar nicht zu, weil ihr beide beschäftigt seid. Ja. Mhm. Und dann geht sie mittlerweile mit dem ganzen Hof auch so auf, da fehlt uns die Zeit. Also, dieser Club, der gehört ihr? Der gehört ihr nicht, nein. Aber sie ist die Geschäftsführerin da? Geschäftliche da, das heißt, sie verdient ganz gut Kohle? Denke ich, ja. Ach, darüber sprecht ihr auch nicht offen? Ja, sie sagt, das ist gar nicht so viel, wie man meinen sollte. Oder frag so. Sie doch mal, wie viel das ist. Du bist doch ihr Freund, kann man da fragen. Ja, ungefähr weiß ich es ja auch nicht. Ich weiß ja, was sie zur Verfügung ist. Ist denn so, wie alt ist sie eigentlich? Also ich bin 39, sie ist 33. 33. Hat sie denn irgendwie so in Aussicht gestellt, dass das Ganze vielleicht irgendwann mal, dass sie da aussteigt und ganz sich dann... Ja, also das hat sie definitiv vor. Mhm. Sie sagt halt, das ist jetzt, um viel Geld zu verdienen noch, oder um halt Geld zu verdienen, um davon zu leben. Ja. Ja, und will natürlich irgendwann ein normales Leben und will auch das Ganze so hinter sich lassen, dass da keine Verbindung mehr zu gibt und so. Mhm. Weil sie auch überlegt, mal Kinder zu haben und so, und dann macht das aus und ja. Bei dir, du hast gerade das Stichwort schon gesagt, kommst aus einer konservativen Familie, so die Eltern, Verwandten, was hast du denen gesagt, was sie beruflich macht? Ja, da sind wir halt dabei geblieben, diese 24 Stunden. Das okay. Ja. Werden die irgendwann auch vielleicht ein bisschen nachdenklich werden, ne, die Leute, was macht die denn und wo ist denn das und 24 ja, Stunden, natürlich, ja. Fragt man sich ja als normaler Mensch dann. Eigentlich gegenüber der Familie muss ich irgendwann mal oder müssen wir da irgendwas sagen. Ich weiß nicht, ob man es muss oder nicht. Also nee, was ich wirklich muss, finde, Martin, dass ihr zumindest ganz offen seid, dass sie ganz offen dir gegenüber ist, was sie da macht, wo sie es macht. Wie gesagt, ich finde das komisch, wenn sie sagt, sie will nicht, dass du da hinkommst. Würde mich befremden. Würde ich sagen, wieso nicht? Warum? Lass mich auch mal kommen. Mal gucken. Ja, für mich ist auch ein bisschen dann das Problem, gerade in dem Bereich ist natürlich das Wochenende, an dem ich dann mal frei habe und da ist jede Nacht dann weg. Und vielleicht solltest du ihr auch ganz einfach sagen, falls sie doch noch irgendwie sich nicht getraut hat, irgendetwas dir zu beichten, dass sie dir alles auf den Tisch legen soll, auch wenn sie selbst mal als Hure gearbeitet haben sollte. Lieber du weißt es, dann kannst du es einschätzen, als wenn sie da so rumeiert und dann ist das also verkrampft zwischen euch beiden. Mach ihr das doch klar, dass du sie liebst und sie soll einfach alles sagen, alles auf den Tisch legen. Ja, ich kann im Moment nur vertrauen. Sie sagt das, hätte noch nie und das ist auch gar nicht ihre Art und sie hätte da auch gar nicht so, mehr kann ich dann nicht als vertrauen, will ich auch. Ja. Also, dann hoffe ich für dich, Martin, und natürlich auch für deine Freundin, dass sich das alles gut entwickelt und vielleicht sogar, dass sie dann endgültig irgendwann raus ist aus dem Milieu. Und ja, im Moment sehe ich so ein bisschen mit dem ganzen Betrieb und so. Ich bin wirklich am Knüppeln wie sonst was, dass da auch was rumkommt und so, dass sie da vielleicht auch aussteigen kann. Weil dann könnte sie in den kleinen Bauernhof übernehmen und da sagen, macht ihr das Spaß auf dem Bauernhof? Bitte? Macht ihr das Spaß auf dem... Ja, sie geht da richtig drin auf. Ja, ist doch perfekt, ist doch prima. Vielleicht ist das wirklich eine Perspektive und ein Glück, eine Glücksfügung für sie auch, dich gefunden zu haben. Ja, ich konnte das irgendwie noch gar nicht so fassen, dass das alles so jetzt passiert, weil ich hatte es in der Vergangenheit ein bisschen schwieriger. Ich habe noch einen Sohn, den ich kaum sehe. Ja, vielleicht ist das jetzt das Glück, Martin. Ich würde es dir von Herzen wünschen. Ja. So, wir machen jetzt Schluss. Du fährst weiter. Ja, ich muss auch, weil die Linie nicht um. Wohin geht's noch? Ich muss nur noch nach Dortmund. Nach Dortmund. Wo stehst du jetzt? Kurz vor Hamm, da wo es immer. Also, okay, das ist ja nicht mehr ganz so weit. Also, gute Fahrt und alles Glück für dich und für deine Freundin. Ja, danke schön. Tschüss. Das ist eine tolle Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Kurzer Gruß vielleicht jetzt an dieser Stelle mal für alle Brummifahrer unterwegs und überhaupt alle Autofahrer, die uns auf 1 Live zuhören. 0800 220 5050. Unser Thema, mein Partner schockiert mich und jetzt bin ich verbunden mit der Rebecca. Rebecca ist 28. Hallo Rebecca. Hallo. Hallo Rebecca. Ich bin sehr aufgeregt, muss ich gleich mal dazu sagen, aber ich versuche nicht so aufgeregt zu sein. Ja, das ist gleich vorbei. Rebecca, du hast dich zu diesem Thema gemeldet, mein Partner schockiert mich. Ja, also ich meine, dass ich den Schock des Lebens durch meinen letzten Partner bekommen habe. Was ist da los? Also wir waren 6 Jahre zusammen und eigentlich wirklich vom ersten Tag an, wie man ja total verbunden und alles war eigentlich sehr schön und viele Pläne auch. Ich war jetzt mittlerweile im Studium und wir haben gesagt, nach dem Studium heiraten wir und dann wollen wir auch Kinder und wir waren über das alles einig, dass wir alles immer zusammen hinkriegen und so. Und also wo wir schon 6 Jahre zusammen waren und auch zusammen gewohnt haben und alles, da ist er am Herrentag fremdgegangen. Und dann hat er sich ein paar Tage später darauf das Leben genommen, ohne dass ich das irgendwie erahnt hätte. So. Wann ist das geschehen? Jetzt mittlerweile über 2 Jahre her. 2006? Genau. Er ist fremdgegangen und hat sich das Leben genommen danach? Ja. Wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich bei uns in der Garage erhängt. Hast du ihn gefunden? Ja. Er hat sich in der Garage erhängt und du hast ihn gefunden. Mein Gott. Ja, ich war zum Glück nicht beim Öffnen der Garage alleine. Irgendwie habe ich nicht damit gerechnet, irgendwie, dass er sich das Leben nehmen würde oder so. Aber irgendwie hatte ich halt ein ungutes Gefühl, dass irgendwas nicht in Ordnung sei und dass ich irgendwie Hilfe bräuchte. Mhm. Und ich hatte den Schlüssel von der Garage auch in der Tasche. Ich habe den vorher noch rausgesucht. Mhm. Und habe aber trotzdem irgendwie gedacht, also ich habe ganz lange vor der Tür gestanden und gerufen und immer sein Handy angerufen. Und ich habe das Handy halt innen gehört auch und war keine Regung. Und ich habe immer gedacht, der müsste doch schon alleine sagen, ist sie verrückt, wie die hier rumschreit. So, das kriegen doch alle mit, was macht die für ein Theater? Und er hat aber sich halt gar nicht gerührt gehabt. So. Und dann wollte ich irgendwie zur Straße nach vorne gehen so und habe dann gesehen gehabt, dass bei einer anderen Garage jemand gerade irgendwie gearbeitet hatte und das Licht drin an war. Mhm. Und dass man halt durch die Holzspalten immer bei der Tür immer das Licht so durchscheinen sehen kann. Mhm, und dann bin ich zu unserer Garage wieder zurück, habe dann die Tür abgesucht, ob irgendwo ein Loch ist, wo ich durchgucken kann. Und dann konnte ich auch seinen Kopf sehen, aber er war von hinten angeleuchtet, dass ich nichts erahnen konnte, was da jetzt wirklich Phase ist. Ich habe mich bloß halt gewundert, dass er nicht mal zusammenzuckt, wenn ich halt völlig doll gegen die Tür da bolle. Ja, aber da hat man ja schon die schlimmsten Vermutungen, ne, in dem Moment. Ich habe es mir noch nicht ausgemalt. Vielleicht unbewusst irgendwo im Hinterkopf, aber ich konnte mir eigentlich in dem Moment gar nichts erklären. Ich war einfach nur sauer, dass er die Tür nicht aufmacht und habe gewusst, ich kriege die nicht irgendwie alleine auf. So. Und dann hatte ich irgendwie einen Kumpel versucht anzurufen, ob der kommt irgendwie, dass mir das alles komisch ist, dass er nicht morgens zur Arbeit halt nicht erschienen ist. Und so war er halt eigentlich nicht. Da ist er immer verlässlich gewesen. So. Und hatte den halt gefragt, ob er kommen könnte. Irgendwas ist komisch und er reagiert halt nicht. Und ob der kommen könnte, dass wir die Tür irgendwie aufstemmen oder irgendwas. Und er ist dann gekommen. Nee, der wohnt ein Stück weiter außerhalb und durch Zufall war von ihm die Batterie am Auto leer und der Nachbar auch gerade nicht da. Der wusste nicht, wie er sofort losfahren sollte. Und dann habe ich aber daraufhin irgendwie geschaltet, ich muss jetzt die Polizei rufen. Irgendwie. Ach so. Ist das jetzt so schlimm? Ja, das heißt, die Tür wurde geöffnet, du und die Polizei waren da. Ja, als allererstes kam der Krankenwagen. Die wurden gleich vorausgeschickt so und die meinten dann ganz krass, also ich war von dem ganzen Ablauf auch super schockiert. Die vom Krankenwagen meinten, sie könnten die Tür jetzt nicht öffnen, das dürfte halt nur die Polizei. Da mussten wir halt noch auf die Polizei warten und als die dann da waren, wird die Tür halt geöffnet. Aber da kam jede Hilfe schon zu spät. Ja, es wurde gleich gesagt, alles zu spät, gleich warten, Kriminalpolizei und so. Ja. Und dann hast du ihn gesehen und diesen Anblick wirst du natürlich dein Leben lang nicht vergessen. Ja, ich sollte auch eigentlich nicht hinschauen, ich sollte auch nicht reingehen, aber irgendwie... Also ich bin recht klein und habe mich irgendwie unten halbwegs zwischen den Leuten einmal so durchgedrängt und bin reingelaufen und habe ihn nochmal festgehalten auch und habe auch gemerkt, also dass er richtig, richtig, richtig eiskalt ist. So. Das fühlte sich nicht mal an wie ein Mensch. Er hat eine Faust geballt gehabt so und die war ganz steinenthart so auf jeden Fall. Und mein erster Gedanke, ja. Zur Einordnung, er war fremdgegangen nach ungefähr 6 Jahren Beziehung. Beziehung, ja. Und, ich bin auch der Meinung, dass es einmalig so gewesen ist, dass es nicht öfter vorgekommen ist. Hatte er dir das dann gebeichtet mit dem Fremdgehen? Nicht sofort, aber ich habe ihm gleich gesagt, dass ich irgendwie die Geschichte, warum er jetzt später nach Hause kommt, dass ich ihm das irgendwie nicht so richtig glaube, dass es irgendwie ein bisschen wirrwarr ist, wenn man das versucht zu erklären. So. Aber dann hat das schließlich dann doch gebeichtet. Ja, so Stück für Stück habe ich es eigentlich durch ihn auf jeden Fall dann selber auch an dem Tag gleich erfahren. Wie hast du da reagiert? Geweint. Ich war traurig und habe gedacht, so, oh, wieso machst du das jetzt kaputt, so ungefähr. Ja. Und habe ihm halt gesagt, so wie doll ich das geschätzt habe, was zwischen uns ist und dass es für mich alles bedeutet und dass ich da auch kein Ende möchte, so. Ach so, das heißt, du hast ihm schon letztendlich Verzeihen signalisiert? Oder? Ja, ich habe ihm gesagt, so eine einmalige Sache ist kein Gegengewicht gegen das, was mich mit ihm verbindet. Verstehe. Wie viel Zeit verging dann von dieser Beichte bis zu seinem Selbstmord? 4 oder 5 Tage. Hat er einen Brief oder irgendetwas hinterlassen? Ja, er hat dort so einen recht großen Kalender gehabt und da hat er 3 Seiten lang reingeschrieben. Wie hat er es begründet, was er getan hat? Dass er meint, dass er alles immer in seinem Leben immer wieder versaut hat und jetzt auch das, was ihm am wichtigsten war, dass er glaubt, dass es für immer halt in meinem Kopf bleiben wird und er könnte sich das auch nicht verzeihen und er hofft, dass ich halt ohne ihn glücklicher werden könnte. Das ist ja unfassbar. Das heißt, ja. aus Reue heraus hat er sich das Leben genommen, nicht ohne darüber nachzudenken, dass er dich damit unfassbar trifft und dir einen unfassbaren Schmerz zufügt. Ja, ich glaube, den Gedanken hat er nicht gehabt, nee. Dass er mich da eben noch mehr trefft eigentlich. Also das dagegen ist in seinem Kopf nicht mehr. Ja, ja, dagegen ist ja dann einmal Fremdgehen gar nichts. Da muss man ja gar nicht drüber reden. Wenn man so jemanden so gerne hat und so liebt, wie du es gerade beschrieben hast, und da auch bereit ist, dann zu vergeben, wenn man dann mal fremdgegangen ist und dann sowas Grauenhaftes erlebt, wie hast du denn so die erste Zeit über ihn gedacht? Also ich war bestimmt 3 Monate erstmal komplett neben mir und total leer. Ich habe auch das allererste Mal erst weinen können, wo die Todesanzeige in eine Zeitung denn gewesen ist von seinen Freunden, die gemacht hatten als erstes so. Da habe ich auch das allererste Mal überhaupt Tränen bekommen können. Ich war einfach nur, das ist nicht wahr, das ist ein Traum, ich wache irgendwie wieder auf. Und das hielt aber ganz lange an, dieser Zustand schon so. Also ich hab ewig gebraucht, um das irgendwie annähernd zu realisieren, dass er wirklich nicht wiederkommt. Ja, neben der schweren Trauer und der Traurigkeit, gab es auch Zorn? Ich habe es mir manchmal gewünscht, dass ich wütend abtun könnte, damit ich besser damit irgendwie klarkomme. Verlustschmerz kleiner wird dadurch, dass ich auf ihn schimpfen kann und sagen kann, der ist es nicht wert, da so dran zu hängen und dadurch mein Leben halt so jetzt auch hängen zu lassen, so irgendwie. Vielleicht nicht so, vielleicht nicht in dem Sinne, sondern einfach Zorn, dass er dir das angetan hat. Das konnte ich nicht wirklich so für mich aufbauen, nee. Nicht so empfinden, bis heute er nicht. Er tut mir einfach leid, dass er so verzweifelt sein konnte, so. Jetzt sind 2 Jahre vergangen. Wenn man einen geliebten Menschen verloren hat, sind 2 Jahre eigentlich nichts. Nichts. Nein. Wie würdest du deinen gegenwärtigen, so herzensemotionalen Zustand beschreiben? Na, also ich sag's auch immer wieder, dass es immer noch so nah alles ist, als wenn es gestern noch alles war, also als wenn gar keine Zeit jetzt irgendwie dazwischen liegt. So. Also in meinem Kopf ist noch total viel so, als wären wir irgendwo noch zusammen, obwohl er ja gar nicht mehr anwesend ist. Und wohnst du noch da, wo ihr zusammen gewohnt habt? Nee, die Wohnung hatten wir schon zusammen gekündigt, weil wir in eine andere Wohnung ziehen wollten. Was ja dann wiederum ein Glück ist, dass du da nicht mehr wohnst und dann auch nicht mehr in diese Garage gehen musstest. Na, die Garage habe ich noch weiterhin behalten. Ach, die hast du noch behalten? So, ja. Also da habe ich auch selbst drüber gestaunt, dass ich damit klargekommen bin, in die Garage gleich wieder reinzugehen auch. Und da hast du heute dein Auto stehen? Nee, ein Auto habe ich nicht. Aber so Werkzeugbank und Krimskram. So. Und du kannst in diese Garage reingehen, ohne wieder sehr geschockt zu sein von den Erinnerungen? Ja, einmal war bloß schlimm gewesen. So. Da bin ich abends dort alleine halt mal gewesen. Aber auch nur, weil ich dort hinten, also das ist ein Stück weit von uns zu Hause noch entfernt. So. Also ich fahre da mit dem Fahrrad, wenn dann hin. Und da habe ich in der Nähe dort was erledigen müssen und auf dem Rückweg fing es tierisch an zu regnen. Und ich habe halt mich nur in der Garage sozusagen unterstellen wollen. Und wo ich dann halt da im Dunkeln, also ich hatte da zwar Licht, aber rundherum war ja schon dunkel, da war mir das Ganze auf jeden Fall ganz unheimlich so. Also da habe ich auf jeden Fall mit mir kämpfen müssen, nicht durchzudrehen irgendwie so. Und ansonsten ist es nur, dass ich immer irgendwie merke, dass ich, auch wenn ich nicht da mir bewusst irgendwie gerade den Kopf zerbreche, dass ich aber trotzdem immer wieder zu diesen Balken hochschaue, so, also unbewusst so. Irgendwie. Du warst natürlich absolut geschockt über das, was geschehen ist. Warst du auch noch im Nachhinein geschockt, dass du offensichtlich auch diesen Mann nicht richtig kennengelernt hast? Dass er eben ja, so. Ja, da frage ich mich ja manchmal auch, dass ich nicht ahnen konnte, gar nicht, dass er. Ja, dass er so drastisch reagiert. Genau. Habt ihr denn mal über sowas gesprochen? Über so vielleicht Konsequenzen, wenn man was Schlimmes gemacht hat? Oder selbst? Wir, mal, was ich mir in der Sache mal so ein bisschen, also ich habe keine Schuldgefühle an sich so gehabt, aber was mir manchmal durch den Kopf gegangen ist, ist, dass ich mal gesagt habe, aber es war eigentlich auch einfach so krass aus der Situation herausgesagt, also von meiner besten Freundin, der Freund damals ist sehr oft andauernd fremdgegangen und das kam alles erst recht spät raus, die waren auch lange zusammen und der war ganz schlimm. Und der hat nachher dann, als sie sich getrennt hat, hat er versucht, sich umzubringen und noch sie mit einbezogen, so ungefähr, dass sie da halt sich zusehen sollte, so ungefähr. Und da ist es aber, also er hat es nicht so gemacht, dass er wirklich irgendwie dann gestorben ist. Da kam auch gleich Arzt und alles und so. Und was hast du da gesagt? Da habe ich gesagt, so dass der schon fast verdient hätte, so dass es geklappt hätte, weil ich aber so sauer auf diesen Menschen war, wie sehr der meine Freundin hintergangen hat, so weil es halt meine beste Freundin ist und ich jetzt nie geahnt habe. Aber mit hundertprozentiger Sicherheit, Rebecca, trägst du da keine Schuld. Nee. Im Gegenteil, nee, du hast ihm ja sogar vergeben. Du hast ja gesagt, ich vergebe dir und ich möchte weiter mit dir leben. Ja. Liebe Rebecca, ich würde gerne, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Einverstanden? Einverstanden, ja. Ja, dann legst du bitte auf und wir rufen, das heißt, die Sabine ruft dich gleich nochmal an. Ja. Wünsche dir von Herzen viel Kraft für die Trauerarbeit, in der du mittendrin steckst noch. Ja, also ich werde jetzt ab Montag höchstwahrscheinlich das Studium wieder beginnen. Ich war die ganze Zeit jetzt beurlaubt und habe zwar große Angst davor, dass ich das alles hinkriege, weil halt noch alles so nicht wieder wirklich sich geregelt hat. So. Verstehe. Aber ich denke auch, dass mir diese Normalität wieder mehr. Das glaube ich auch, ja. Ja, umso besser vielleicht noch ein paar Worte mit meiner Psychologin zu sprechen. Ja. Alles Liebe wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke schön. Und mach weiter so. Ich bin, solange ich mich erinnern kann, gucke deine Sendung. Sehr nett, vielen Dank von dir. Also schon als kleines Mädchen, wenn ich nicht geschlafen habe, wenn ich schon schlafen sollte, habe ich irgendwie immer wieder Domian schon angehabt. So. Von Herzen Glück und Gutes wünsche ich dir. Ja, für dich. Tschüss, auch. Rebecca. Wiederhören. Tschüss. Und hier ist noch Udo. Udo ist 48. Hallo Udo. Hallo Jürgen, guten Abend. Was ist bei dir? Ja, also bei mir ist es so, aber am besten erzähle ich mal die ganze Geschichte so von Anfang an, wie es so bei mir gelaufen ist. Ich bin mit meiner Frau, meiner noch Frau, insgesamt sind wir 27 Jahre zusammen. Im Januar hatten wir 25-jähriges Hochzeitsjubiläum. Ja. Ich bin 1983 bei der Bundeswehr, bin ich Schwaffierer Zeitsoldat, bin Diabetiker geworden. Mhm. In der ganzen Zeit haben sich auch Spätfolgen eingestellt. Mhm. Zum Glück hatte ich vorher noch, war in der Lage, noch zwei Kinder zu zeugen. Hatte dann nach 10 Jahren Zucker eigentlich das Problem durch diese Spätfolgen, dass ich impotent geworden bin. Mhm. Meine Frau hat es, also wir hatten eben andere Wege gefunden. Meine Frau hat es angeblich nie etwas ausgemacht. Mhm. Unter anderem hatte ich aber auch dann irgendwann relativ viel Alkohol getrunken in der ganzen Zeit. Hatte früher mal beim Arbeitsamt gearbeitet und in anderen guten Stellungen eigentlich. Ja. Und was war das so Schockierende, was dann deine Frau dir angetan hat? Ja, das Schockierende kommt jetzt eigentlich. Januar, wie gesagt, 25 Jahre verheiratet. Dann hatte ich irgendwann mal mitbekommen, sie bekam nachmittags oder mittags ein Telefonat. Ich bin am Telefon gewesen, da war eine Firma, ich will die Firma jetzt nicht nennen, auf jeden Fall jemand, die so Wahrsagungen im Internet macht, wollte mit meiner Frau sprechen. Sie war anfangs relativ schlecht gelaunt, ging in den Keller mit dem Telefon, kam zurück, war total happy wieder. Dann, und was verbarg sich hinter dem Anruf? Ja, eben Wahrsagung. Bitte? Wahrsagung. Wahrsagung? Also, Wahrsagung, genau. Dann habe ich Kontoauszüge mal so geguckt, habe gesehen, diese Firma hat immer wieder abgebucht. Mittlerweile ist es so. Achso, das ist ein Wahrsager, mit dem sie gesprochen hat. Genau, mit so einer Lebensberatung. Ja. Und welche Folgen hat das? Ja, ihr ganzes Leben ist drauf eingestellt. Irgendwann sagte sie zu mir mittags, eine von uns muss aus dem Haus gehen. Ach. Und du gehst. Ja, weil der Wahrsager das gesagt hat. Genau. Ach du Jürgen. Ja, und ach du Jürgen. Entweder gehst du oder ich. Oder wir haben ein Haus gemietet und dann sagte sie, wenn du nicht gehst, muss ich mit den Kindern gehen. Dann habe ich eben den gesagt, okay, bevor du mit den Kindern gehst, gehe ich. Ich habe mir einen Wohnwagen gekauft. Ufe, ich mach mal jetzt eben. Weil es einfach die Kosten günstig ja. war. Ich mache mal jetzt eben eine Unterbrechung. Ich muss das leider abbrechen, weil unsere Sendung vorbei ist. Oh. Aber wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Leg mal auf und wir melden uns gleich nochmal. Das ist nett. Tschüss. In der Technik. Gundel, Blendin, morgen sind wir wieder da. Ich finde.